Frühlings mich anglüßt. Frühling, Geliebter, mit tausendfacher Liebeswonne sich an mein Herz drängt, deiner ewigen Wärme. Dass ich dich fassen möcht in diesen Arm, ach, an deinem Busen lieg ich und schmachte, und deine Blumen, dein Gras küsst den brennenden Durst meines Busens, lieblicher Morgenwind. Ruft rein die Nachtigall, liebend nach mir aus dem Nebeltal.